Lição 5. Férias em Portugal. 1. Zeitung. O jornal. Zeitungen. Os jornais. Hier. Aqui. Leider. Infelizmente. Nicht mehr. Já não. Urlaub. As férias. Es gibt. A. Tourist. O turista. Deutscher, aber auch Deutsch in der maskulinen Form Plural. Alemães. Zeitschrift. A revista. Deutsch, aber auch Deutsche, feminine Form Singular. Alemã. Mitnehmen. Levar. Außerdem. É tudo? Alles. Tudo. Was für schöne Postkarten. Que lindos postais. Auch. Também. Sie verkaufen als Anrede im Plural. Vendem. Verkaufen. Vender. Briefmarke. O selo. Sie wollen als Anrede im Singular. Quer. Geben Sie mir. Dê-me. Geben. Dar. Telefonkarte. O cartão telefônico. Österreicher, aber auch österreichisch. Austríaco. Zigarette. O cigarro. Welche Marke? Que marca? Wünschen. Desejar. Schachtel. Maço. Feuerzeug. O isqueiro.